Am 3. November zu 1935, 1946, genau vor 70 Jahren, fanden in Korea, das vom Genossen Kim Il-sung befreit wurde, die ersten demokratischen Wahlen statt. Aus diesem Anlass besuchen die Angehörigen der koreanischen Volksarmee, die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten, die Jugendlichen und Studenten ununterbrochen die historische revolutionäre Gedenkstätte Samdong, wo Genosse Kim Il-sung bei den ersten demokratischen Wahlen nach der Befreiung Koreas zum Vertreter des Volkes gewählt wurde und die unvergänglichen Spuren von Kim Il-sung und Kim Jong-il hinterlassen sind. In den vergangenen mehr als 40 Jahren seit ihrer Errichtung wurde die Gedenkstätte von über 2 Millionen Personen besucht.